Doch da hatte ich keine Lust zu, wollte keine Zeit verlieren. Schenk noch einen ein. Das Leben ist noch viel zu kurz, wir wollen besoffen sein. Schenk noch einen ein. Das Leben ist noch viel zu kurz, wir wollen besoffen sein. Schenk noch einen ein.